Für die einen war und ist er der Märchenkönig, für andere der verrückte Ludwig. Ludwig II., König von Bayern, da selbst der Kini genannt. Geboren am 25. August 1845 im Münchner Schloss Nymphenburg, gestorben unter immer noch ungeklärten Umständen am 13. Juni 1886 im Würmsee, dem heutigen Starnberger See. Nicht nur um die Todesstunde Ludwigs II. Ranken sich Mythen und Spekulationen. In ungezählten Veröffentlichungen wird auch sein Leben von allen Seiten beschrieben und begutachtet. Er hat, so viel steht fest, unglaubliche Summen in Bauwerke gesteckt, allen voran das Schloss Neuschwanstein. Er war offensichtlich homosexuell, er liebte die Musik Richard Wagners, stattete auch ihn mit großen Geldsummen aus und baute das Bayreuther Festspielhaus. Er verschuldete schließlich sein Land Bayern so hoch, dass Otto von Bismarck ihm finanziell aus der Klemme half und das Königreich Bayern als Gegenleistung dem Deutschen Reich einverleibt wurde. Kurz vor dem Ende seines Lebens wurde Ludwig II. Für unheilbar psychisch krank erklärt. Es wurde ihm dauernde Regierungsunfähigkeit attestiert, er wurde entmündigt. Die Behauptung, dass der König von Bayern wahnsinnig gewesen sei, hält sich hartnäckig bis heute. Und dieser Behauptung widerspricht unser Studiogast vehement. Ich begrüße Heinz Häfner. Er ist emeritierter Professor für Psychiatrie und Gründungsdirektor des Zentralinstitutes für seelische Gesundheit in Mannheim, einer großen psychiatrischen Einrichtung und Forschungsstätte. Guten Tag, Herr Häfner. Guten Morgen, Herr Hauselmann. Ein König wird beseitigt, ist der Titel Ihres Buches, das sich mit Ludwig II. Und seiner angeblichen psychischen Krankheit beschäftigt. Dies tun Sie sehr ausführlich auf über 500 Seiten mit zahlreichen Belegen und Quellenvermerken. Ludwig II. War also nicht wahnsinnig? Warum nicht? Lassen Sie mich mal erst etwas wieder zurechtrücken. Er hat sich nicht zu Lasten des bayerischen Staats oder der bayerischen Bevölkerung verschuldet, sondern alleine zu Lasten seiner eigenen Familie. Und die hat die Schulden bis zum Jahr 1901 zurückgezahlt. Das heißt, diejenigen, die sozusagen geschädigt wurden durch seine beachtlichen Ausgaben, die im Zusammenhang mit den Schlossbauten entstanden, waren nicht die Bayern, das war die Familie Wittelsbach. Wir haben also bei der Gelegenheit mit einem weiteren Vorurteil aufgeräumt. Trotzdem nochmal zurück zu meiner Ausgangsfrage, und das ist ja die zentrale These Ihres Buches, ein König wird beseitigt. Ludwig II. War nicht unheilbar psychisch krank. Warum nicht? Nun, das haben wir nach zwei Richtungen sorgfältig untersucht. Einmal nach der Richtung des Gutachtens, denn die Absetzung des Königs fußt auf dem Urteil eines psychiatrischen Gutachters, Bernhard von Gutten, der war damals Lehrstuhlinhaber in München, der den König als geisteskrank und regierungsunfähig erklärte. Damit konnte der Nachfolger des Königs, der spätere Prinzregent Leupold, zusammen mit der Regierung aufgrund einer Verfassungsbestimmung, das war die Bayerische Verfassung von 1818, das erlaubte, dass der Nachfolger des Königs einen König, der nicht regierungsfähig ist wegen Geisteskrankheit, sozusagen absetzt und sich selber an dessen Stelle setzt, wenn die Regierung und zustimmt und der Landtag das ratifiziert. Also auf alle Fälle musste sein Nachfolger, das war Prinz Leupold, die Regierung zu mithandeln bekommen. Die Regierung war lange Zeit absolut dagegen. Sie hat den König geschützt, weil sie natürlich vom König gestützt wurde, gegen den Landtag und auch gegen Verwandte des Königs. Das zweite Ziel unserer Analyse war die sorgfältige Bearbeitung der Grundlagen des Gutachtens, der Aussagen im Gutachten, im Grunde genommen nach den Beurteilungsmöglichkeiten, die damals galten, aber dann auch die Ergänzung des Gutachtens durch eine Fülle von Aussagen, Befunden, Beobachtung und schließlich durch das Obduktionsprotokoll, vor allem die Hirnsektion des Königs. Und mit diesen zusätzlichen Kenntnissen konnte man natürlich beurteilen aufgrund der modernen medizinischen Wissenschaft, was eigentlich vorgelegen hatte. Und die Sache ist so, dass erst einmal das Gutachten nur auf sehr begrenzten Grundlagen aufgebaut wurde. Von vornherein wurden alle positiven und unabhängigen Aussagen über den König ausgeschlossen. Mhm. Es sind im Grunde genommen nur Aussagen einer kleinen Zahl von sehr fragwürdigen Lakaien, die Gutten, der Gutachter, konspirativ zusammen mit einem Minister in der Privatwohnung des Ministers vernommen hat. Und auf diesen einseitigen, nur negativen Aussagen ist das Gutachten aufgebaut. Und das alles wohl ohne jegliche persönliche Untersuchung des Königs? Ohne persönliche Untersuchung. Die einzige Begegnung, die zwischen dem Gutachter und dem König stattgefunden hat, war eine Audienz 12 Jahre vor der Begutachtung. Also aus heutiger Sicht erscheint eine solche Beurteilung, ein solches Gutachten als unzulässig. Das ist erstmal Verstoß gegen Regeln der medizinischen Wissenschaft und gegen ärztlich-ethische Regeln. Das Zweite ist, man kann natürlich dieses Gutachten heute sehr gut beurteilen, was der normalen Situation in der Geschichte widerspricht. Denn wir haben dieselben Grundlagen zu beurteilen, die Gutten hatte. Es waren ja nur schriftliche Grundlagen. Und wir haben eine Fülle zusätzlicher Informationen. Vor allem haben wir also die körperlichen Befunde. Und wir haben die Befunde der beiden Leibärzte, die der Gutachter Gutten nicht beigezogen hat, weil er wahrscheinlich schon klar wusste, dass die beiden nicht der Meinung waren, dass der König verrückt sei. Verdeutlichen Sie uns das bitte noch etwas genauer. Wer hatte ein Interesse daran, Ludwig II. Für verrückt zu erklären und dann entsprechend seine Absetzung zu fordern? Nun, präzise definiert, ein Interesse nachweisbar ist nur von der Familie. Die Hauptmotive, die man sehen kann, sind erstens einmal in der Tat die Verschuldung der Familie. Denn das bedeutete, dass für lange Zeit das Vermögen der Familie und damit natürlich auch die Einkünfte der Familie belastet waren. Und die waren es ganz erheblich. Das Zweite war, dass Ludwig mit seinem Oheim, dem Prinzen Luitpold, und dessen Sohn Ludwig, aber mit der ganzen luitpoldinischen Familie, in einem extremen Spannungsverhältnis lebte. Er hat sie 2-mal aus der Residenz ausgesperrt für mehrere Tage, um sie zu bestrafen. Er hat sein Oheim in einer Weise, man kann schon sagen, dünkelhaft von oben herunter behandelt, beispielsweise ihm einmal durch seinen Adjutanten sagen lassen, dass man nicht den König ansprechen darf, sondern warten muss, bis man gefragt wird, was seinem eigenen Onkel gegenüber nicht gerade freundlich ist. Eine Reihe solcher dünkelhafter Verhaltensweisen hat Ludwig eingebracht und damit sich mit diesem Zweig seiner Familie verfeindet. Und das Dritte ist ein ganz spezielles Problem, das ist die Homosexualität. In den letzten Jahren seines Lebens hatte Ludwig Schwierigkeiten, homosexuelle Partner zu finden. Und er hat dann etwas getan, was in der Tat nicht weitergehen konnte und durfte. Er hat seinem Hof zugeordnete junge Reitersoldaten zum sexuellen Missbrauch benutzt. Luitpold war Generalinspektor der Bayerischen Armee. Dass er da einschreiten hätte müssen, muss man ihm heute unbedingt zugutehalten. Ich frage Sie als Psychiater, was an der Persönlichkeit Ludwigs II. Würden Sie als pathologisch bezeichnen? Es gibt ja ein Kapitel in Ihrem Buch, da attestieren Sie ihm zumindest Bausucht. Er war als Kind sehr schüchtern und aus der Schüchternheit heraus hat sich eine soziale Phobie entwickelt. Eine soziale Phobie bedeutet, dass man Angst hat, von anderen Menschen negativ beurteilt, verachtet, entwertet zu werden. Und darauf reagiert man mit Vermeidung von Kontakten. Und die Homosexualität dazu, die damals natürlich sehr negativ beurteilt wurde. Und das Zweite ist, dass er natürlich sich zurückgezogen hat, nicht zuletzt wegen dieser sozialen Phobie, in seine Schlösser, in seine geliebten Alpen. Und gelebt hat mehr und mehr in diesem Bauen, Entwerfen, Einrichten. Das hat er in einer Weise betrieben, die wirklich heute noch tiefe Bewunderung verdient. Diese Passion hat sich mehr und mehr zur Abhängigkeit entwickelt. In den letzten Monaten seines Lebens glaubt er, und er hat auch mit Suizid gedroht, nicht mehr leben zu können, wenn er nicht mehr bauen kann. Deutschland Radio Kultur, das Radiofeuilleton. Wir sprechen mit Heinz Häfner, emeritierter Professor für Psychiatrie und Autor des Buches Ein König wird beseitigt. Sie haben vorhin gesprochen von der Familie König Ludwigs II., den Wittelsbachern. Deswegen die Frage, hat das Haus Wittelsbach Sie bei der Informationsbeschaffung unterstützt? Das hat 2 Abschnitte. Ich habe erst einmal ein kleines Projekt mit demselben Thema verfolgt. Und zwar war das dann ein Festvortrag, den ich bei der Heidelberger Akademie der Wissenschaften über das Thema hielt. Dafür habe ich den freien Zugang gehabt zum Geheimen Hausarchiv. Nur als ich dann das Manuskript dieses Vortrags an Herzog Franz an das Geheime Hausarchiv geschickt habe und ein großes Forschungsvorhaben 2 bedeutender Forschungsstiftungen in Deutschland, nämlich der Fritz-Thyssen-Stiftung und der Robert-Bosch-Stiftung bekommen habe und mit einem Historiker zusammen die Sache vertieft bearbeiten wollte, habe ich den Zugang entzogen bzw. beschränkt bekommen auf die Krankheit des Königs. Die politischen Dinge, seine Absetzung, sollten ausgeschlossen bleiben. Ich kann das nur in dem Kontext verstehen, dass ich bereits damals in diesem Manuskript, sprich in diesem Vortrag, deutlich gesagt habe, es ist belegbar, dass der König keine Geisteskrankheit hat. Und es ist eine ernste Frage, warum er trotz geistiger Gesundheit entmündigt und abgesetzt worden ist. Was sind die Motive und die Hintergründe? Das offenbar ist ein Feld, wo es ein Bedürfnis gibt, das nicht voll an die Öffentlichkeit zu bringen. Ludwig II., kein Wahnsinnskönig. Vielen Dank, Heinz Häfner, Autor des Buches Ein König wird beseitigt, erschienen bei CH Beck. Dankeschön. Gut, vielen Dank.